Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten. Passwörter klauen. Dafür gibt's viele Methoden, abgesehen von einfach über die Schulter gucken oder heimlich filmen. Jetzt haben Sicherheitsforscher der University of California Irvine eine neue Methode präsentiert, und zwar auf einer Hackerveranstaltung. Heise Online berichtet darüber. Dort zeigten die Forscher, wie man Wärmebild und Tippgeräusch kombinieren kann. In ihrem Szenario tippt erst jemand ein Passwort in eine Plastikcomputertastatur und danach fotografiert ein Hacker die Tastatur mit einer preiswerten Wärmebildkamera. Auf dem Foto ist dann erkennbar, welche Tasten von den Fingern gedrückt wurden. Das funktioniert aber nur richtig gut, wenn das Foto 30 Sekunden nach Passworteingabe gemacht wird. Ein annehmbares Ergebnis gibt es auch noch bis zu 60 Sekunden später. Weil aber das Wärmebild nichts über die Reihenfolge verrät, in der die Tasten gedrückt wurden, kombinieren die Forscher es mit einer akustischen Aufnahme vom Tippen. Denn jede Taste hat einen eigenen Klang. Je nachdem, wie viele Passwortversuche die Forscher dann hatten, lag ihre Erfolgsquote zwischen 20 und fast 100%. Vor 10 Jahren machten US-Forscher Schlagzeilen, als sie das Erbgut eines Bakteriums künstlich nachgebaut haben. Ein Forschungsteam aus Zürich ist jetzt noch einen Schritt weiter gegangen. Es hat das Erbgut nicht nur nachgebaut, sondern auch verändert. Ausgangspunkt ist das Erbgut des Süßwasserbakteriums Caulobacter crescentus. Es enthält rund 4000 Gene, braucht zum Überleben aber nur rund 680. Die DNA-Sequenzen dieses Minimalgenoms haben die Forschenden mithilfe eines Algorithmus vereinfacht und den Code noch vereinheitlicht. Im Moment existiert noch kein Organismus, der mit diesem synthetischen Erbgut lebt, aber die Forschenden haben Bakterienstämme gezüchtet, in denen sie Gene des natürlichen Erbguts deaktiviert und durch einzelne Teile des künstlichen Genoms ersetzt haben. Der schrittweise Austausch zeigte ihnen, dass rund 580 der 680 künstlichen Gene in Caulobacter-Zellen funktionsfähig sind. Musik gegen Mücken. Das könnte tatsächlich helfen, zumindest ein bisschen. Das haben Forschende aus Thailand festgestellt. Sie schreiben im Fachmagazin Acta Tropica, dass sie eigentlich nur testen wollten, wie geräuschempfindlich Mücken sind. Bekannt war nämlich, dass die Tiere in verschiedenen Frequenzen gut hören können und dass sie bei der Paarung zusammenfinden, indem die Männchen das Sirren ihrer Flügel mit dem der Weibchen in Einklang bringen. Und von bestimmten Käfern war bekannt, dass sie weniger fressen, wenn sie mit lautem Heavy Metal beschallt werden. Deshalb haben die Forschenden für ihr Experiment zu möglichst lärmiger Musik gegriffen und sich den Elektrotitel Scary Monsters and Nice Sprites von Skrillex ausgesucht. Da drin sind nämlich Dubstep-Sounds, die wie Störgeräusche wirken können. Damit wurde dann ein Versuchskäfig beschallt, in dem hungrige Mückenweibchen saßen, paarungswillige Mückenmännchen und ein Goldhamster. Es zeigte sich, dass die Weibchen bei Stille schnell am Hamster Blut saugten und sich dann meist mit den Männchen paarten. Aber wenn Skrillex gespielt wurde, dann warteten die Tiere mit dem Blutsaugen und sie hatten auch weniger Sex. Die Forschenden witzeln jetzt, dass sich vielleicht ein musikbasierter Personenschutz entwickeln lässt. In der zentralen Arktis kommt immer weniger frisches Meereis an, das vor Russland entsteht. Laut Alfred-Wegener-Institut schmelzen 80% des Eises nämlich schon auf dem Weg dorthin. Das ist deutlich mehr als noch vor knapp 20 Jahren. Damals schmolz auf der Strecke nur etwa die Hälfte des Eises. Damit reißt laut den Forschenden ein wichtiger Transportstrom ab für den Eisnachschub in der Arktis. Und der Zeitpunkt kommt näher, an dem die Arktis im Sommer frei von Meereis sein wird. In den Scientific Reports schreiben die Forschenden, dass sich die Arktis dadurch langfristig verändern wird, biologisch und chemisch. Denn wenn das Eis schon so früh schmilzt, dann kommen die darin eingeschlossenen Nährstoffe nicht mehr im Nordpolarmeer an. Und das kann sich aufs Ökosystem auswirken. In den flachen russischen Randmeeren des Arktischen Ozeans bildet sich in den Wintermonaten ständig neues Meereis, bei den eisigen Lufttemperaturen von bis zu minus 40 Grad Celsius. Das Eis wird dann aufs offene Meer rausgedrückt und treibt bisher innerhalb von 2 bis 3 Jahren quer durch die Arktis. Fast 30 Jahre nach der Wiedervereinigung fühlen sich Ostdeutsche gesellschaftlich stark benachteiligt. Das geht aus einer Studie hervor, die das Deutsche Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung erstellt hat. Demnach fühlen sich Ostdeutsche genauso stark diskriminiert wie Muslime. Sie fühlen sich öfter als Bürger zweiter Klasse und sie haben den Eindruck, mehr leisten zu müssen, um das Gleiche zu erreichen wie andere. Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass sich die Verhältnisse zwischen Ost und West zwar angeglichen hätten, aber merkliche Teile der Bevölkerung seien immer noch weit davon entfernt, vergleichbare Lebenschancen zu haben. So sei im Osten das Lohnniveau geringer, die Arbeitslosigkeit höher und Ostdeutsche seltener in Topjobs zu finden. Die Forscher sagen, das Gleiche gelte für Menschen mit Migrationshintergrund. Auch bei ihnen gäbe es eine erhebliche Chancenlücke. Die Zahlen zwischen beiden Gruppen wiesen große Ähnlichkeiten auf. Wikipedia soll geschlechtergerechter werden. Das fordert eine Gruppe von AutorInnen der Online-Enzyklopädie seit gestern unter dem Hashtag Wiki für alle. Konkret wollen sie, dass nicht-männliche Personen sichtbarer werden bzw. mehr Einträge bekommen. Auslöser war eine umfangreiche Diskussion darüber, ob auf Wikipedia eine Liste angelegt werden sollte, nur für deutschsprachige Science-Fiction-Autorinnen. Erst gab es dafür nach 2 Wochen hin und her von der Mehrheit der UserInnen grünes Licht, dann wurde die Liste von einem Admin gelöscht und inzwischen existiert sie wieder. Aber das reicht Wikipedia-Autorin Theresa Hannig nicht. Sie hat eine Petition auf der Plattform Change.org angelegt. Darin fordert sie zum einen, dass Wikipedia-Artikel nicht mehr nur im generischen Maskulinum geschrieben werden, zum anderen, dass Artikel zu Frauen und nicht-binären Menschen durch Listen leichter gefunden werden können und dass die Entscheidungsprozesse bei der Online-Enzyklopädie demokratischer werden. Deutschlandfunk Nova.